SWR 2 Hörspiel. Fall für Sherlock Holmes. Kriminalhörspiel nach einer Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Heute der erste Fall. Es war an einem knackig kalten Winterabend. Seit Tagen schon warteten wir auf einen neuen Klienten, doch niemand kam. Vermutlich lag es am Frost und am Schnee. Es schien fast so, als hielten die großen und kleinen Gauner Londons ihren Winterschlaf. Holmes saß in seinem großen Ledersessel und starrte nachdenklich in das knisternde Kaminfeuer. Ab und zu schmauchte er seine Pfeife. Währenddessen blätterte ich in einigen alten Akten auf der Suche nach einem Fall für einen neuen Bericht. Sag mal, Holmes, kannst du was mit diesem merkwürdigen Zettel anfangen? Er lag zwischen den abgelegten Akten. Wahrscheinlich eine alte Notiz, Watson. Was steht drauf? Ach, nichts Aufregendes, ich dachte nur... Lies trotzdem vor, mein Lieber. Nicht selten verbirgt sich hinter scheinbar Nebensächlichem ein großes Geheimnis. Also, ich weiß nicht, Holmes, aber wenn du meinst, also hör zu. Die Fasane verschwinden, wenn man sie nicht ab sofort gesetzlich schützt, aus dem nördlichen England. Wie Oberförster Hudson uns berichtete, hat sich auch nicht ein einziges dicht bewachsenes Naturschutzgebiet gehalten. Weiteres erfuhren wir nicht. Sonst sind alle Aufträge erledigt. Eine einfache forstwirtschaftliche Meldung, denke ich. Daraus wirst selbst du kein Geheimnis machen. Mein lieber Watson, du irrst gewaltig. Diese kleine Notiz war der Schlüssel für meinen ersten Fall. Wie bitte? Holmes, du hältst mich zum Narren. Wie kann so ein lächerlicher Zettel der Schlüssel für einen Kriminalfall sein? Nun, mein Lieber, es war nicht nur mein erster Fall, es war auch ein besonderer. Habe ich dir nie von meinem Studienfreund Victor Trevor erzählt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Während meines Studiums war ich oft mit Victor zusammen. Er stammte aus Donnithorpe in Norfolk. Der alte Trevor war dort Friedensrichter, ein großer, gebildeter Mann, der viel von der Welt gesehen hatte. Ich lernte ihn kennen, als mich Victor für ein paar Tage auf den herrlichen Landsitz nach Donnithorpe einlud. Willkommen, Mr. Holmes. Mr. Trevor. Sie sind also der junge Mann mit der trefflichen Kombinationsgabe. Victor hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich vermute, Sir, der gute Victor hat schamlos übertrieben. Es reizt mich mitunter nur, gewisse Leute genauer zu beobachten, um daraus dann höchst einfache Schlussfolgerungen zu ziehen. Nein, Holmes, nun untertreibst du. Vater, er ist wirklich ein Kombinationsgenie. Nun, junger Mann, da hören Sie es. Jetzt müssen Sie sich beweisen. Versuchen Sie es doch mal mit mir. Also, Mr. Trevor, wenn Sie mich herausfordern... Natürlich. Dann schießen Sie schon los. Wie Sie wollen, Sir. Ich vermute, dass Sie seit etwa einem Jahr schon einen Angriff auf Ihre Person befürchten. Wie kommen Sie darauf? Sie haben einen feinen Spazierstock, darf ich mal? Na bitte. Nicht älter als 12 Monate. Man erkennt es an der Gravur. Na richtig, richtig. Und weiter. Er ist am oberen Ende ausgehöhlt und mit Blei gefüllt. Das ist eine gute Waffe zur Abwehr. Erstaunlich, junger Mann. Sie beobachten scharf. Du hast ganz recht, Holmes. Vor gut einem Jahr hat mein Vater eine Wildererbande auffliegen lassen. Doch die Bursen haben ihm blutige Rache geschworen. So ist es. Seitdem besitze ich den Stock. Was fällt Ihnen noch an mir auf, Mr. Holmes? Wahrscheinlich haben Sie als junger Mann viel geboxt, Sir. Stimmt. Das haben Sie mir an der Nase angesehen, was? Nein, Sir, an den Ohren. Diese Verdickungen sind für Boxer typisch. Ausgezeichnet, Holmes. Was siehst du noch? Dein Vater hat früher hart gearbeitet, vermutlich viel gegraben. Ich erkenne es an seinen Händen. Jawohl, Mr. Holmes. Schauen Sie sich diese Hände an. Damit habe ich in den Goldfeldern Neuseelands mein Vermögen gemacht. Beeindruckend, Sir. Ja, auf diese Hände bin ich wahrhaft stolz. Doch nur zu, junger Mann. Kombinieren Sie weiter. Ach nein, Sir. Los, Holmes, lass dich nicht so lange bitten. Nun gut, Mr. Trevor. Sie hatten einst eine nähere Beziehung zu einer Person, die Sie lieber vergessen möchten. Ja. Ihr Name hat die Initialen J.A. Oh Gott. Oh Gott. Vater! Was Mr. ist mit dir? Trevor? Holmes, fass mit an. Wir setzen ihn auf die Bank. Ja, danke. Danke. Es geht schon wieder. Mein Herz, das fällt mitunter aus dem Takt. Ich werde langsam alt. Naja, es... Aber es ist schon wieder gut. Ich hoffe, Sir, dass nicht meine Hypothesen die Ursache für diesen Schock waren. Na nun, junger Mann, ich kann nicht leugnen, dass Sie an einen wunden Punkt gerührt haben. Aber sagen Sie mir, wie Sie darauf gekommen sind. Sehr einfach, Sir. Als Sie mir Ihre Hände zeigten, schob sich Ihr Hemd zurück. Auf dem rechten Unterarm entdeckte ich die Tätowierung. Oder das, was davon blieb. Sie haben zwar versucht, die Inschrift zu tilgen, doch... Bei genauem Hinsehen erkennt man noch die Initialen. J.A. Hochachtung, Mr. Holmes. Ihre Beobachtungsgabe ist in der Tat phänomenal. Sie werden Ihren Weg machen, das sage ich Ihnen als alter Abenteurer und Weltenbummler. Danke, Mr. Trevor. Aber ich muss zugeben, dass ich neugierig geworden bin. Darf ich fragen, warum Sie diese Initialen J.A. aus Ihrer Erinnerung streichen wollten? Nein, nein, nein, Kinder. Solche alten Geschichten soll man ruhen lassen. Vor allem dann, wenn es sich um eine Liebesgeschichte handelt. Oh. So, und jetzt helft mir auf! Ich brauche einen Sherry. Also, Holmes, wie ich dich kenne, bist du auf diese dürftige Erklärung nicht hereingefallen. Du meinst die Erklärung Liebesgeschichte? Natürlich. Jeder Pferdedoktor weiß zwar, dass sich unglückliche Liebesgeschichten auf den Gemüts- und Gesundheitszustand eines Menschen auswirken, aber doch nicht nach so langen Jahren. Ja, ganz recht, Watson. Interessant war übrigens, dass sich der alte Trevor von nun an mir gegenüber sehr reserviert gab. Also hattest du doch an einen wunden Punkt gerührt. Ja. Und 3 Tage später ereignete sich ein bemerkenswerter Vorfall. Wir saßen zu dritt auf der Terrasse beim Tee, als das Hausmädchen einen unerwarteten Besucher meldete. Der Mann war von gedrungener Statur, nicht größer als 1,60 Meter. Er hatte ein wettergebräuntes, ausgemergeltes Gesicht und trug abgerissene Kleidung. Hallo, Mr. Trevor. Freut mich außerordentlich, Sie wiederzusehen. Verzeihen Sie, guter Mann, ich kann mich nicht erinnern, Sie je getroffen zu haben. Aber wie dem auch sei, was kann ich für Sie tun? Mir scheint tatsächlich so, dass Sie mich nicht mehr kennen. Oder nicht mehr kennen wollen. Ja, erlauben Sie mal. Na ja, schließlich ist es über 30 Jahre her, seit wir uns begegnet sind. Da kann man schon einiges vergessen haben. Augenblick mal. Ja, aber das gibt's doch nicht. Sind Sie etwa der alte Hudson? Ja. Ja, Sir. Die guten alten Zeiten. Mit mir hätten Sie nicht mehr gerechnet, was? Nein, allerdings nicht. Ja, aber bitte setzen Sie sich doch. Danke. Ich habe die guten alten Zeiten nicht vergessen. Das hier ist übrigens mein Sohn Victor und das Mr. Holmes, ein Freund des Hauses. Sehr angenehm. Tja. Die guten alten Zeiten. Möchten Sie eine Tasse Tee, Hudson? Oh, wenn es keine Umstände macht, hätte ich lieber einen Whisky. Es war ein weiter Weg hierher. Ich habe lange nach Ihnen gesucht. Aber natürlich. Viktor, sei doch so gut und bring uns allen einen Whisky. Auf dieses Wiedersehen müssen wir anstoßen. Viktor! Ja, Vater, sofort. Anerkennung, Mr. Trevor. Sie haben ein hübsches Häuschen. Ich kann mir vorstellen, dass es sich hier gut leben lässt. Ja. Ja, so etwas habe ich mir immer gewünscht, als Ruhesitz. Aha. Ich glaube, ich habe auch Ruhe nötig. Die letzten Jahre habe ich auf einem dreckigen Frachtkahn geschuftet. Sehr schlecht für mein Asthma. Deshalb dachte ich, dass ich mal ausspannen sollte. Bei Ihnen hier oder bei Mr. Beddoes in Hampshire. Was denn, Sie wissen, wo Mr. Beddoes lebt? Natürlich, Sir. Man weiß doch, wo seine alten Freunde wohnen. Vor allem dann, wenn sie einem noch was schuldig sind. Ah, der Whisky. Danke, danke, Viktor. Ich habe dir noch gar nicht meinen alten Freund Buck Hudson vorgestellt. Wir haben uns vor 30 Jahren in Neuseeland getroffen und zusammen in den Goldminen geschuftet. Es war eine gute alte Zeit, nicht wahr, Hudson? Neuseeland. Ja, ja, das waren Zeiten. Ja. Dabei fällt mir ein, Hudson, was halten Sie davon, wenn Sie als Gärtner in Donnithorpe blieben? Kost und Logis frei und ein ordentliches Gehalt. Gern, Mr. Trevor. Ich wusste, dass Sie mir helfen würden. Also, meine Herren, auf unseren neuen Gärtner. Danke, Mr. Trevor. Ich mag Blumen. Moment mal, Holmes. Was schuldete der alte Trevor diesem Hudson? Tja, das war mir zu der Zeit auch noch nicht klar. Aber mir scheint, Watson, selbst du ahnst jetzt, dass hinter dieser Geschichte ein wenig mehr steckte. Natürlich, aber was hat das alles mit diesem merkwürdigen Zettel zu tun? Die Fasane verschwinden, wenn man sie nicht ab sofort gesetzlich schützt aus dem nördlichen England. Wie Oberförster Hudson uns berichtete, hat sich auch nicht ein einziges dicht bewachsenes Naturschutzgebiet gehalten. Weiteres erfuhren wir nicht, sonst sind alle Aufträge erledigt. Oberförster Hudson. Tja, mein Lieber, du bist auf dem richtigen Weg. Aber dieser Zettel kam erst später ins Spiel. Einen Tag nach Hudsons Ankunft verließ ich Donnithorpe und fuhr nach London zurück. Viktor blieb. Doch etwa 4 Wochen später rief mich ein Telegramm, überraschend nach Donnithorpe zurück. Holmes! Gott sei Dank, dass du da bist. Was ist los, Viktor? Du klingst so aufgeregt. Mit meinem Vater geht es zu Ende. Was? Ja, Schlaganfall. Seit 16 Stunden ist er bewusstlos. Der Arzt gibt ihm keine Chance mehr. Wie ist das passiert? Was war der Anlass? Hudson. Hudson? Du meinst dieser Mensch, der kurz vor meiner Abreise bei euch auftauchte? Ja. Komm, steig ein. Seit Hudson in unserem Hause war, hatten wir keine ruhige Minute mehr. Dieser Mann hat meinen Vater auf dem Gewissen. Das ist ein harter Vorwurf, Viktor. Ich weiß. Aber die Wochen nach deiner Abreise waren die Hölle. Der Kerl wurde Gärtner, doch nach 2 Tagen hatte er die Arbeit satt, lag nur noch im Liegestuhl und trank Whisky. Und mein Vater beförderte ihn zum Butler. Eine erstaunliche Karriere. Mein Vater war wie hypnotisiert von dem Mann. Wie umgewandelt. Unsicher, ängstlich. Dieser starke Mann. Und als Butler tyrannisierte Hudson das ganze Haus. Trotzdem erhöhte mein Vater nach einer Woche seinen Lohn. Sehr eigenartig in der Tat. Dein Vater gab dir keine Erklärung für sein Verhalten? Nein. Er nahm diesen Menschen sogar in Schutz, obwohl es oft genug vorkam, dass Hudson ihn unflätig beschimpfte. Eines Tages hielt ich es nicht mehr aus. Ich packte den Kerl und warf ihn hinaus. Doch mein Vater verlangte von mir, dass ich mich für mein Verhalten bei Hudson entschuldigen sollte. So weit war es gekommen, Holmes. Tja. Ich nehme an, dieser Hudson weiß etwas über deinen Vater. Ahnst du, was das sein könnte? Nein, nicht im geringsten. Aber du musst mir helfen, es herauszufinden. Ich werde mein Möglichstes tun, Victor. Danke, Holmes. Ist Hudson noch bei euch im Haus? Nein. Natürlich dachte ich nicht daran, mich bei ihm zu entschuldigen. Und einen Tag später kam es während des Dinners zu einer bemerkenswerten Szene. Hudson! Mr. Hudson! Ist was? Seien Sie doch so gut und bringen Sie uns etwas Salz. Ist keins da. Aber wieso ist denn kein Salz da, Hudson? Weil keins da ist, verdammt noch mal. Ich könnte diesen unverschämten Kerl... Victor! Danke, Hudson, es ist gut. Nee. Mr. Trevor, nichts ist gut. Ich habe die Schnauze voll von Donny Thorpe. Morgen werde ich Beddoes in Hampshire besuchen. Der wird sicher genauso erfreut sein. Hudson, ich hoffe doch, Sie scheiden im Guten von uns. Kann man nicht grad sagen, Sir. Der junge Herr hat sich noch nicht entschuldigt. Ich denke auch nicht daran, Victor! Ich möchte, dass du dich bei Mr. Hudson entschuldigst. Nein, Vater, das kannst du nicht verlangen. Der Kerl soll sich zum Teufel scheren! Ihr Söhnchen hat ein ziemlich schlechtes Benehmen, Sir. Es tut mir leid, Hudson. Ich bitte Sie, diese Szene zu vergessen. Ich werd's mir überlegen, Mr. Trevor. Wer ist Mr. Beddoes, Victor? Ein alter Freund meines Vaters. Sie waren zusammen in Neuseeland. Vor 10 Jahren hat er sich in Hampshire niedergelassen. Einmal im Jahr treffen sie sich zur Fasanenjagd. Hochinteressant. Vermutlich ist Hudson dann sehr bald abgereist. Ja, vor 5 Tagen. Du kannst dir vorstellen, Holmes, wie erleichtert wir waren. Doch dann geschah das Unglück. Der Schlaganfall deines Vaters. Ja. Gestern Mittag traf er einen Brief aus Hampshire ein. Mein Vater las die ersten Zeilen und wurde leichenblass. Er lief wie von Sinnen im Zimmer herum und brach dann zusammen. Du hast diesen Brief ebenfalls gelesen? Ja. Aber das Schreiben enthielt nur eine nichtssagende Nachricht. Wir sind da. Hoffentlich nicht zu spät. Doktor? Guten Tag, Victor. Es tut mir leid. Wann ist es passiert? Schon bald, nachdem Sie abgefahren sind. Mein Gott. War er noch mal bei Bewusstsein? Nur einen kurzen Moment. Und? Hat er noch etwas sagen können? Ja, er flüsterte etwas von wichtigen Papieren, die im Geheimfach des japanischen Schrankes liegen. Nun, Watson, als wir im Haus waren, ließ ich mir als erstes den Brief geben, den Mr. Trevor aus Hampshire erhalten hatte. Und während Victor ans Totenbett seines Vaters ging, notierte ich mir den Wortlaut des Briefes auf einen Zettel und versuchte ihn zu entziffern. Es kostete mich fast 2 Stunden, ehe ich hinter den Sinn dieses Schreibens kam. Vermute ich richtig, dass dieser Zettel identisch ist mit dem, den ich hier zwischen deinen Akten gefunden habe? Du vermutest vollkommen richtig. Dann lass mich noch einmal lesen. Die Fasane verschwinden, wenn man sie nicht ab sofort gesetzlich schützt aus dem nördlichen England. Wie Oberförster Hudson uns berichtete, hat sich auch nicht ein einziges dicht bewachsenes Naturschutzgebiet gehalten. Weiteres erfuhren wir nicht, sonst sind alle Aufträge erledigt. Eine verschlüsselte Nachricht, nehme ich an. Sieht so aus, als ob dieser Beddoes dem alten Trevor etwas mitteilen wollte, was nicht jeder erfahren sollte. Natürlich, eine höchst banale Feststellung, mein Lieber. Aber was fällt dir weiter auf? wie Oberförster Hudson uns berichtet. Es bezieht sich eindeutig auf Hudson. Sehr scharfsinnig. Nur weiter so. Aber wieso Oberförster? Lieber Watson, es ist höchst einfach. Du musst den Text nur mit einer besonderen Betonung lesen. Die Fasane verschwinden, wenn man sie nicht ab sofort gesetzlich schützt, aus dem nördlichen England. Wie Oberförster Hudson uns berichtete, hat sich auch nicht ein einziges dicht bewachsenes Naturschutzgebiet gehalten. Weiteres erfuhren wir nicht, sonst sind alle Aufträge erledigt. Verschwinden Sie sofort aus England. Hudson hat nicht dicht gehalten. Wir sind erledigt. Nur jedes dritte Wort hat eine Bedeutung. Na, endlich, mein Lieber. Und danach war der Fall ziemlich klar. Hudson wusste über die Vergangenheit des alten Trevor und seines Jugendfreundes Beddoes Bescheid und nutzte dieses Wissen für seine Erpressung. Blieb nur noch die Frage, welches war der dunkle Punkt im Vorleben des ehrenwerten Mr. Howard Trevor? Holmes. Victor? Mein Vater hat mir einen Brief hinterlassen. Ich fand ihn im japanischen Schrank, wie der Doktor gesagt hat. Hast du ihn schon gelesen? Nein. Ich habe Angst davor. Deshalb möchte ich, dass du ihn mir vorliest. Tja, dann gib ihn mir. Bitte. Bericht über die Reise der Gloria Scott, die am 8. Oktober 1855 bei Falmouth in See ging und am 9. November vor den kapverdischen Inseln versank. Mein lieber Victor, wenn du diesen Brief liest, werde ich nicht mehr am Leben sein. Werde ich nicht mehr am Leben sein. Doch du sollst die Wahrheit erfahren, die reine Wahrheit. So wahr mir Gott helfe. Mein richtiger Name ist nicht Howard Trevor, sondern James Armitage. Als junger Mann war ich Angestellter einer Bank. Spielschulden verleiteten mich, 300 Pfund zu unterschlagen, die ich später zurückzahlen wollte. Doch ich wurde überführt, vor Gericht gestellt und zur Verbannung nach Australien verurteilt. Mit 37 anderen Sträflingen wurde ich auf der Gloria Scott eingeschifft. Der einzige Mensch, mit dem ich mich an Bord anfreundete, war ein gewisser John Evans. Später änderte auch er seinen Namen und ließ sich in Hampshire nieder als George Beddoes. Wenige Seemeilen vor den kapverdischen Inseln kam es zu einer Meuterei. Anführer war ein übler Bursche namens Prendergast. Der Schiffskaplan war sein Komplize. Der falsche Heilige hatte Pistolen an Bord geschmuggelt, die er heimlich an uns Sträflinge verteilte. Wir glaubten, da wir in der Überzahl waren, dass die Meuterei ohne Blutvergießen abgehen könnte. Doch Prendergast und seine Kumpane richteten unter der Besatzung ein grausames Blutbad an. Ich schwöre dir, Victor, dass auf meinem Gewissen kein Mord lastet. Denn noch während des Kampfes hieften Evans und ich ein Rettungsboot über Bord und verließen das Schiff. Wir waren höchstens 3 Seemeilen gerudert, als wir eine Explosion hörten. Über der Bark stand eine dunkle Rauchwolke. Wir ruderten zurück, um nach Überlebenden zu suchen. Als einzigen fanden wir den Matrosen Hudson. Er erzählte, dass eine verirrte Kugel ein Pulverfass getroffen und so die Explosion ausgelöst habe. Am nächsten Tag nahm uns eine Brigg auf. Wir gaben uns als Schiffbrüchige aus und gelangten nach Australien. Zusammen mit Evans schlug ich mich zu den Goldgräbern durch. Hudson blieb in Sydney. Nun, Watson, ich denke, alles Weitere kannst du dir zusammenreimen. Also, James Armitage alias Richter Trevor und John Evans alias George Beddoes kehren als reiche Leute nach England zurück. Keiner denkt mehr an die alte Geschichte, bis Hudson auftaucht. Der ersten alten Trevor. Und dann auch noch Beddoes erpresst. Ausgezeichnet, mein Bester. Sehr klug kombiniert. Aber was ist aus Hudson geworden? Und aus Beddoes? Es gibt Zeugen. Die Beddoes zusammen mit Hudson einen Tag nach dem Tod des alten Trevor in Hampshire noch gesehen haben. Danach fehlt von beiden jede Spur. Gibt es dafür eine Erklärung? Nun, interessant ist immerhin, dass Beddoes sein gesamtes Geld von der Bank holte, ehe er verschwand. Alles Weitere kann man nur vermuten. Und was vermutest du? Das Nächstliegende. Wahrscheinlich glaubte Beddoes, dass Hudson ihn bereits verraten habe. Also hat er sich an ihm gerächt und ist dann mit seinem Geld verschwunden. Und von Hudson keine Spur? Auch nicht von seiner Leiche? Nein. Beddoes Anwesen in Hampshire grenzt an ein weites Moorgebiet. Und Moore sind bekanntlich tief und still.